Am 9. Februar gab der Sprecher Notdirektion des Gesamtnationalen Sonderuntersuchungskomitees für die Klärung der Tatsachen über die Verbrechen der US-Armee eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme hieß es: Am 9. Februar jährt sich zum 50. Male das Inkrafttreten des Südkorea-USA-Administrationsabkommens, das der böse Reformdiktator Park Chung-hee mit den USA abgeschlossen hatte. Dieses Abkommen, das die Besetzung Südkoreas durch die US-Truppen legalisiert, den Aggressionstruppen in allen Hinsichten wie Strafprozessrecht, Benutzung von Böden und Anlagen, Steuersystem und Ein- und Ausreise uneingeschränkte Fahrrechte verleiht und ihre barbarischen Verbrechen duldet, ist ein in der Geschichte beispielloses landesverräterisches Abkommen und ein räuberisches und unterwürfiges Versklavungsdokument vom modernen Typ. In der Welt gibt es heute viele Länder und Regionen, wo die US-Truppen stationieren, sowie die Abkommen über ihre Stationierung. Doch nur in Südkorea reisen die US-Truppen wie ihr eigenes Zuhause ein und aus, benutzen beliebig die Böden und Anlagen und wandern unbestraft hier und da, obwohl sie allerlei Verbrechen und widerrechtliche Taten begehen. Durch das Fabrizieren und Inkrafttreten dieses unterwürfigen Administrationsabkommens genossen die US-Truppen in Südkorea uneingeschränkte Vorrechte, handelten als allmächtiger Herrscher und fügten der südkoreanischen Bevölkerung großes Unglück, Leiden, Katastrophe und Schande zu. Die USA führten sogar die biologischen und chemischen Waffen wie lebenden Milzbrandbacillus und Zika-Virus in Südkorea ein und führten ohne Zögern die inhumanen Experimente für bakteriologische Kriegsführung durch, um die ganze koreanische Nation zu vernichten. Trotzdem bettelt das südkoreanische Regime die USA um die ewige Besetzhaltung Südkoreas durch die US-Truppen, stellt ihnen enorme Blutsteuern zur Verfügung und bemüht sich um die Stationierung des aggressiven Raketenabwehrsystems THAAD innerhalb von diesem Jahr in Südkorea. Hierbei erregt es großen Zorn, dass die USA, die sich mit dem räuberischen Südkorea-USA-Administrationsabkommen nicht zufrieden geben, Südkorea dazu zwingen, mit den neuen Ländern, die zum Kommando der UNO-Truppen gehören, ein multilaterales Abkommen über die Stellung der stationierten Truppen abzuschließen. Die Bevölkerung verschiedener Kreise und Schichten Südkoreas soll sich zum Kampf dafür tapfer erheben, alle ungleichen Abkommen und Verträge, einschließlich des Administrationsabkommens, sofort abzuschaffen, die US-Truppen aus Südkorea zu verjagen und die proamerikanische und landesverräterische Bande zu begraben.